Ja, ich wache auf und mein Kopf ist weiß und schwer von gestern. Seite ist mir so unglaublich fremd. Ich weiß nicht, wie kommt sie hierher und wo ist mein Herz? Ich bin ein Traum. Thank you.